Abend allen Weibern, Frauen, Tussis, Damen, Omis, Schlampen und Antischlampen, Mausis, Emanzen, Ladies, Lesben, Torten, Heterokühen, Girls, Chicas, Hardcores und Tanten. Also guten Abend allen Frauen, egal wo ihr herkommt oder hinwollt. Was bieten die Dissonanzen heute, außer Chaos in der Technik, Verzweiflung in der Redaktion und Wutausbrüche bei den Mitarbeitern? Heute Abend, sehr geehrte Damen und Herren, guten Abend, Ladies auf dem Sofa und Männer in der Küche. Und Radio heute Abend. Hi, ihr Süßen. Zuhören. Ulla, Tias, Itio. Gudi, Dissonanz. Ja, Schandal, Sevi, Kadna. Ja, Schandal. Hi, ihr Süßen. 19 Uhr. Gudi, Mann. Dissonanzen.